Sie leben nach ihrer eigenen Interpretation der Bibel und glauben an den bevorstehenden Weltuntergang. Nach eigenen Angaben folgen über 160.000 Mitglieder der Lehre der Zeugen Jehovas. Weltweit sollen es über 7 Millionen sein. Die schiere Zahl der Anhänger und die Tatsache, dass die Glaubensgemeinschaft bereits seit über 100 Jahren existiert, reichen nach geltendem Recht aus, um die Vereinigung als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkennen zu lassen. So soll qua Verfassung Religionsfreiheit gewährleistet werden. An diesem Status zeigten sich die Zeugen Jehovas aber lange nicht interessiert. Bis vor gut 20 Jahren. Da beantragten sie beim Berliner Senat die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das Land Berlin lehnte die Anerkennung allerdings ab. Der Grund? Die Glaubensgemeinschaft weise nicht die erforderliche Rechts- und Staatstreue auf. Tatsächlich verbieten die Zeugen Jehovas ihren Mitgliedern beispielsweise, an demokratischen Wahlen teilzunehmen. Für das Bundesverfassungsgericht reicht dieser Einwand nicht aus. Denn die Wahlenthaltung sei nicht darauf ausgerichtet, der Demokratie zu schaden. Sie ist schlicht die Folge eines völlig unpolitischen Lebensentwurfs. Da das Grundgesetz keine Loyalität zum Staat vorschreibt, reicht es nach Ansicht der Richter aus, wenn sich die Glaubensgemeinschaft an die Gesetze hält. 2006 dann verpflichtet das Bundesverwaltungsgericht Leipzig das Land Berlin, die Zeugen Jehovas als Religionsgemeinschaft anzuerkennen. Mit dem richterlichen Beschluss auf ihrer Seite reichen die Zeugen auch in weiteren Bundesländern ihre Anträge ein. Peu à peu haben sie den Status als Körperschaft erhalten.